Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Masken tragen in Bussen und Bahnen bleibt weiterhin Pflicht. Die Bundesregierung plant vorerst kein Ende der Maskenpflicht zum Corona-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln. In Bussen und Bahnen, wo man Abstände nicht einhalten könnte und auf engstem Raum zusammensitze, sei es bislang aus gutem Grund nicht zu erlassen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, oder wie der heißt, am Freitag in Berlin. Er könnte nicht davon berichten, dass es jetzt Planungen gäbe, die Maskenpflicht aufzuheben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hatte gefordert, in Bussen und Bahnen und Flugzeugen die Maskenpflicht zu beenden. Karl Lauterbach lehnt das natürlich ab. Er schreibt auf Twitter, mit täglich bis zu 150 Corona-Toten und einer immer noch sehr hohen Inzidenz fehlt der Spielraum, auf Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zu verzichten. Auch von der mitregierenden Grünen bekam Wissing Widerspruch. Dieser Text wurde abgelesen. So, euch allen noch ein schönes Wochenende. Wünscht euch Oldenburg. Deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt.